Afghanistan-Krieg im achten Jahr, warum Deutsche am Hindukusch töten und sterben müssen. Heute ein Telefoninterview mit Theo Wenzke, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir haben uns heute vorgenommen, einen Krieg, der im Volk sehr unpopulär ist, zu erklären. Vor ein paar Wochen war Wahl und es fiel auf, dass im Wahlkampf der Afghanistan-Krieg gar nicht Thema war. Warum denn? Ja, der Krieg ist unpopulär. Und die staatstragenden Parteien haben beschlossen, ihn rauszuhalten, denn da geben sie ja auch zu, ein bisschen, was sie vom Volk halten. Der Bundeswehreinsatz soll zu ernst sein, ereignet sich deswegen nicht als Wahlkampfthema. Man sagt, er soll aus den Niederungen des Wahlkampfs herausgehalten werden. Da bekennt sich die Politik dazu, dass wenn sie dem Volk was erklärt, dass sie das immer populistisch verfälscht. Das ist eigentlich unverantwortlich vom Standpunkt der Politik und vom Standpunkt der wichtigen Staatszwecke aus. So denken die Oberdemokraten über die Demokratie. Sie ist eine ziemlich lästige und letztlich fragwürdige Bemühung, das Volk für die Politik zu gewinnen. Und wenn man sie so gewinnt für die Politik, dann wird die Politik eigentlich Schaden nehmen. Da bekennen sie zugleich auch die wirklich heiklen Fragen der Nation. Darf die Politik dem Volk nicht zur Abstimmung vorlegen und macht damit deutlich, dass die Demokratie keineswegs Herrschaft des Volkes, indem es in das Volk bestimmt, was geherrscht wird, sondern dass der Witz einer Demokratie gerade die Trennung der Herrschaft vom Volk ist, sodass das Volk Leute wählt und die sollen dann die Politik so machen, wie sie meinen, dass es der Nation und dem Staat frommt. Zugleich ist aber auch ein Rätsel, dass ausgerechnet ein Krieg sich so schlecht eignen soll zum Wahlkampf, denn wir wissen ja auch aus historischer Vergangenheit in Deutschland, Zweiter Weltkrieg oder in jüngerer Zeit im Irakkrieg in den USA. Mit Kriegen kann man hervorragend das Volk hinter sich scharen. In den USA kann man damit hervorragend Wahlen gewinnen. Und wenn das in diesem Fall nicht gemacht wird, wenn der Krieg in Afghanistan nicht so recht geeignet erscheint, den Nationalismus der Wähler anzustacheln, dann wird es wohl den Grund haben, dass dieser Krieg gewisse Fragwürdigkeiten an sich hat, die also deswegen auch zu erklären sind. Willst du damit sagen, die politischen Macher sind sich selbst gar nicht ganz sicher, warum und wofür sie diesen Krieg führen? Naja, die wissen schon, wofür sie ihn führen. Aber die Sache hat für sie was Zwiespältiges. Und da müsste man vielleicht mal kurz ausholen, wie der Krieg eigentlich begonnen hat und was sein ursprünglicher Ausgangspunkt war. Nämlich 2001, 11. September, der Angriff auf die World Trade Center Towers der USA. Was hat es gezeigt? Die USA haben es genommen als Beweis, sie sind doch verwundbar. Und zwar nicht durch Staaten, sondern durch einzelne Kämpfer, quasi eine islamische NGO. Und was hat so ein Staat wie die USA daraus für eine Konsequenz gezogen? Dazu ist eine Gewaltorgie fällig. Um den Status ihrer Unanfechtbarkeit, ihrer Unangreifbarkeit wiederzugewinnen, demonstriert sie, dass sie in allerkürzester Zeit überall auf der Welt, selbst am entlegensten Ort der Welt, einen Krieg organisieren kann. Und gegen den sind dann die Angriffe auf die Türme des World Trade Centers ein ausgesprochener Witz. Es kam darauf an, ein Regime zu erledigen, das die Qaida in den eigenen Grenzen hat operieren lassen, ihm einen gewissermaßen sicheren Hafen gewährt hat. Das Taliban-Regime sollte als Terrorunterstützung weggebombt werden. Es ist ihnen verordnet worden, Regimewechsel, und es wurde auch durchgesetzt, indem man eine eigene Marionette mitgebracht hat. Ja, und unter dem Eindruck der amerikanischen Bombenübermacht war natürlich zunächst mal die eher opportunistische Zustimmung der lokalen Machthaber und Clans zu Al-Karzai erzwungen worden und haben halt den Statthalter gleich mit einer organisierten Wahl als Wunsch der Afghanen installiert. Seitdem haben die USA aber und ihre Verbündeten nichts als Stabilisierung und Verteidigung der angeblich gewählten, also legitimen afghanischen Regierung als Aufgabe gehabt. Und die, was hat die eigentlich ihnen gebracht? Zunächst mal die Schutztruppen, die schon da waren, hat sie ins Land gebeten und hat damit den Besatzern Legitimität verschafft. Und zwar eine innere, neben der bereits bestehenden völkerrechtlichen Legitimität durch den UNO-Beschluss. Das Volk selber will befreit werden von Taliban und Qaida. Es zeigt aber allerdings, Karzai hat gar keine Macht im eigenen Land. Er hat gar nicht die nötige Gewalt, um die sogenannten Warlords, wenn sie einem unmissliebig sind, sagt man Warlords dazu, um die lokalen Mächte sich zu unterwerfen, sie auf die Zentralregierung zu verpflichten. Der Grund dafür liegt darin, im Unterschied zu Staaten wie Deutschland oder USA, gibt es dort keine zentrale Macht, die dem Volk Lebensbedingungen aufzwingt, bei uns Kapitalismus, die das Volk damit der Zentralregierung dienstbar macht, auch interessiert macht an Leistungen der zentralen Politik, Gesetze, Arbeitsschutzgesetze zum Beispiel von unten oder Investitionsgesetze von oben. Da ist eigentlich in Afghanistan, in ähnlichen Staaten wie in Afghanistan, aber in Afghanistan eben jetzt ganz besonders deutlich, in der Hauptstadt hockt eine Gewalt und die hat keine weitere Funktion als über der Gewalt der lokalen Gewalthaber gibt es noch eine Gewalt. Und was ist ihre Machtstütze? Die Ausländer. Ja, das Ziel, eine zentrale Regierung in Afghanistan zu installieren, die dort eine Ordnung herstellt und das Volk auf sich verpflichtet, die wurde durch den Krieg nicht erreicht. Aber was für Ziele hat der Krieg denn gehabt? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Also zusammenfassen heißt es, es ging um die demonstrative Wiederherstellung der Unverletzlichkeit der Supermacht. Es soll gezeigt werden, was geschieht mit Staaten, die anti-amerikanische Militante bei sich dulden, anstatt sie zu bekämpfen und sich damit selber zum Instrument der amerikanischen Sicherheitspolitik zu machen. Es ging darum, zweitens, dass von dort, von Afghanistan aus, nie mehr so ein Angriff möglich ist. Es ging also darum, Afghanistan für das Sicherheitsbedürfnis der Unanfechtbarkeit, der Unangreifbarkeit herzurichten. Darüber hinaus haben die USA in Zentralasien, schließt ja im Norden von Afghanistan an, in Zentralasien bislang keine Macht gehabt, keine Niederlassungen, keine Stützpunkte. Jetzt haben sie, um den Krieg dort zu führen, in den nördlich anschließenden ehemaligen Sowjetrepubliken Stützpunkte aufgebaut. Das heißt, sie haben sich zur regionalen Militärmacht auch dort gemacht. Sie sind ja überall in der Welt, in Westeuropa, in Lateinamerika, in weißt du, überall auf der Welt, ringsherum sind sie jetzt auch in Afghanistan und damit in Zentralasien. Und um dieses Zentralasien gibt es ja drei große Mächte. Russland, China, Indien, also drei Staaten, die durchaus den Zweck haben, es den USA gleichzumachen, nämlich auch Weltmächte zu sein. Das hat allerdings dann in Bezug auf Afghanistan lauter negative, destruktive Kriegsziele. Die USA wollen gar nichts mit diesem Land speziell. Sie wollen aus ihm nichts machen. Sie wollen dort nicht wie zum Beispiel in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg einen ihnen befreundeten Kapitalismus einführen. Oder wie in Lateinamerika im Hinterhof eine Region schaffen, der dem amerikanischen Einfluss offen steht, und zwar sowohl machtpolitisch als auch ökonomisch, als Hinterland. Alles das ist für Afghanistan nicht vorgesehen, außer eben einer Zentralmacht, deren einzige Aufgabe darin besteht, dass dieses arme Land die USA nie mehr stören. Nun hatte Deutschland ja keinen 11. September und trotzdem hält es das für nötig, dort Soldaten hinzuschicken. Da gibt es den berühmten Spruch vom ehemaligen Verteidigungsminister Struck. Der hat sowas gesagt wie: Deutschland und die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Was geht es dir an? Eigentlich nichts. Deutschland war ja am 11. September wirklich nicht Objekt terroristischer Bedrohung und auch danach nicht. Außerdem hat Deutschland auch kein positives militärpolitisches oder regionalpolitisches Interesse an diesem entlegenen Bergland. Da war man immer gut Freund mit den dortigen Regierungen, mit den üblichen diplomatischen Mitteln, aber nie als Vorstufe einer möglichen Installation von Besatzungstruppen oder von Stützpunkten. Also einerseits nichts, aber andererseits alles, denn Bush hat ja nach dem 11.09. den Kampf um eine Art Weltgewaltmonopol auf die Tagesordnung gesetzt. Weil sich Amerika angegriffen sieht, wollte es der ganzen Welt vorschreiben, wen diese Welt, der Rest der Welt, auch als ihren eigenen Feind zu betrachten und zu bekämpfen hat. Terrorismus war das Stichwort. Terrorismus, der wohlgemerkt antiamerikanisch war, der sollte ausgerottet werden und alle Staaten sollen sich diesem Programm zur Verfügung stellen. Sonst gelten sie als Unterstützer des Terrorismus und werden behandelt wie diese, nämlich die Terroristen. Mindestens aber werden sie irrelevant gemacht, wie zum Beispiel das alte Europa von Donald Rumsfeld damals so ausgedrückt, im Falle des Irakkriegs. Also kämpft die deutsche Regierung vom Anfang der Ära Bush an, also von dieser Wende der Geschichte am 11. September, gegen diese Alternative. Entweder bloß Vasall sein oder zu irgendwas erklärt werden zwischen irrelevant und gar Problemstaat. Problemstaaten sind die, die die USA auf dem Kicker haben. Und was macht man dann? Deutschland will kämpfen oder kämpft für die Rolle als eigenständiger Partner der USA. Sie wollen Mitsprache bei deren weltpolitischen Manövern haben und sie wollen, dass ihre eigenen Interessen von der Supermacht USA respektiert werden. Dafür steht Deutschland ein und will Deutschland, dass die NATO das Bündnis bleibt, was sie ist, nämlich das übermächtige Bündnis über den ganzen Rest der Welt. Denn nur darüber können sie die USA auf Kriege verpflichten, die auch dem deutschen Interesse tauglich sind. Aber wieso soll dafür der Afghanistan-Einsatz tauglich sein? Deutschland will auf der Seite der paar Staaten stehen, die Folgendes können, nämlich den Verkehr der Staaten regulieren, so quasi Rechtsetzungsmächte sein. Und zum Recht gehört ja immer, nicht bloß, dass man es hat, sondern dass man es auch durchsetzen kann, was man als Recht beansprucht. Also Recht heißt in dem Fall, nach welchen Prinzipien wird gehandelt? Gilt das Eigentumsrecht weltweit? Gelten deutsche Privatinteressenten, die irgendwo was investieren, gelten die als sakrosankt? Es geht ja wie bis hin zu den Touristen. Vergreift sich irgendein Terrorist, Anführungszeichen, an Touristen, die ihm als wunderbare Beute fürs Erpressen von Geld quasi mitten durch den Dschungel laufen und so weiter. Also Deutschland will die Regeln setzen, mitsetzen und dazu braucht man entsprechende Macht. Es will eine Ordnungsmacht sein, die andere Staaten mit beaufsichtigen, die denen die Rolle zuweisen, die Deutschland von ihnen haben will. Und diese Rolle als Aufsichtsmacht, die ist nur zu haben mit Gewalt, über die Deutschland nicht verfügt, also nur an der Seite der amerikanischen Supermacht. Dazu will aber Deutschland nicht einfach der Vasall Amerikas sein, denn sonst ist ja bloß Hilfstruppe der USA. Sie möchten die USA, die Supermacht, instrumentalisieren für sich. Umgekehrt die USA. Die wollen ihre Verbündeten als Hilfstruppen nach ihrem Maßstab, nach ihren Zwecken instrumentalisieren. Kommt ihm da was Besonderes noch hinzu? Es gibt ja nach dem Ende der SU, der Sowjetunion und ihres Blocks keinen gemeinsamen feststehenden Feind mehr. Kein gemeinsames westliches Sicherheitsinteresse. Also in dem Fall, auch Deutschland war antikommunistisch, genau wie die USA. Und andererseits, Deutschland war für sich zu schwach, um gegen die Sowjetunion dann zu halten. Nur im Bündnis, in der NATO, war man fähig, diese Rolle zu haben als Bündnispartner der USA. Und jetzt möchte man diesen Vorteil der NATO, diesen Nutzen der NATO, nämlich die USA für sich zu instrumentalisieren, den möchte man beibehalten und deswegen geben beide und alle, also alle NATO-Staaten, das Bündnis nicht auf. Warum? Diesem Bündnis kann sich keine Macht der Welt entgegenstellen. Zugleich haben sie aber ein Problem, ein praktisches Problem für die NATO. Wer ist eigentlich der gemeinsame Feind, gegen den sie es einsetzen wollen? Denn halten tun Bündnisse nur, weil man gemeinsame Feinde hat. Deutschland unter Schröder hat sich dann herausgesucht, wo es mit den USA gemeinsame Sache macht und wo nicht. Gleich nach dem 11. September haben sie im NATO-Rat zugestimmt, dass die USA das Recht haben, Afghanistan zu zerstören, also die Regierung von Afghanistan aus den Angeln zu heben und Afghanistan neu unter ihre Herrschaft zu bringen. Die NATO-Staaten haben beschlossen, und das ist zum ersten Mal übrigens und bisher nie mehr passiert, zum ersten Mal den Verteidigungsfall des Bündnisses. Die NATO-Verbündeten haben den USA Truppen angeboten für diesen US-Krieg. Jetzt haben sie aber was Blödes erfahren. Sie sind zu diesem demonstrativen Blitzkrieg gar nicht eingeladen worden. Es gab gar keinen gemeinsamen Generalstab gewissermaßen, der geplant hat, wie dieser Krieg zu führen ist und wer dann welche Truppen stellt. eingeladen worden sind, die erste Bewachung der von USA völlig selbstständig herbeigebombten Machtverhältnisse. Du hast vorhin gesagt, Deutschland wollte nicht Hilfstruppe der USA sein, sondern umgekehrt die Supermacht für ihre Zwecke instrumentalisieren. Wie merkt man denn, dass bei diesem gemeinsamen Einsatz die Distanz zu den USA aufrechterhalten und demonstriert wird? Ja, an allen möglichen Dauerstreitigkeiten, die seit Anfang an, also jetzt im achten Jahr, immer noch laufen. Zum Beispiel jetzt haben wir wieder einen Fall, gestern war in Nachrichten, Deutschland verlängert das Mandat für die AWACS-Bomber nicht. Man hätte jetzt sogar gehört, die waren noch nie dort, die waren ja, war ja Anforderung der USA. Man hat sich offenbar nicht darum bemüht, für diese AWACS-Bomber Überflugrechte bei den Nachbarstaaten zu beantragen und zu kriegen. Da hat man damals gesagt, ja, wir helfen euch, und andererseits hat man das Mittel AWACS gerade dann auch wieder gar nicht eingesetzt. Das ist für eine gemeinsame Kriegsführung natürlich sehr merkwürdig. Losgegangen ist es schon gleich am Anfang, dass die Europäer und Deutschland darauf bestanden haben, dass die Al-Qaida-Jagd der US-Truppen getrennt läuft von ihrer Besetzung der jeweils zugeteilten Provinzen. Also die ISAF, die Stabilisierungs- und Aufbaumission der UNO-Organisation, und die Kriegsabteilung Enduring Freedom, die sollten strikt getrennt bleiben. Deutschland hat sich in den ruhigen Nordprovinzen dann niedergelassen, mit dem offiziell proklamierten Zweck, Brunnen und Schulen zu bauen, Vertrauen zu stiften, die Herzen der Afghanen zu gewinnen, und hat dabei Wert gelegt auf den Kontrast zu den US-Rambos, die im Unterschied zu Deutschland, die bei der Bevölkerung beliebt sein sollen, schon mal ganze Hochzeitsgesellschaften mit zusammenbomben, wenn sie irgendwo Taliban verfolgen. Das ist vom Standpunkt der Kriegführung paradox, einer Bündniskriegsführung, dass man gewissermaßen nur bedingt die kriegführende Hauptmacht unterstützt und zugleich verlogen. Aber es hat dann keine Wahrheit. Deutschland kämpft eben um seine Abschreckungsmacht, kämpft um sein imperialistisches Gewicht, zugleich an der Seite und gegen die USA. Verlogen ist allerdings auch, denn die Tatsache, dass sie in den ruhigen Nordprovinzen Brunnen und Schulen bauen, setzt ja voraus, geht davon aus, dass die USA alle militärischen Feinde niedergeschlagen, eliminiert hat. Aber das hat eine doppelte Botschaft an die dortigen oder lokalen Machthaber. Merkt euch mal, mit wem ihr es zu tun habt. Wir sind Partner der USA, deren Macht steht hinter unserer. Also unsere Macht ist nicht bloß die relativ kleine Macht Deutschlands, die gar nicht über die Reichweite verfügt bis nach Afghanistan, sondern als Bündnispartner der USA haben sie gewissermaßen die geliehene Macht der USA im Rücken. Und zweitens, das ist die andere Seite, wir sind doch ganz anders als die Amis. Die hauen euch immer auf den Kopf, die bomben euch zusammen. Wir betreiben weiche Methoden der Einflussnahme. Wir bauen euch euer Land, euer zerbombtes Land auf. Wir helfen euch, aus dem Mittelalter herauszukommen, zu modernen Staaten, zu moderner Produktion. Wir wollen euch nicht unsere Interessen einfach aufoktroyieren, sondern ihr wollt doch selber ein moderner Staat und modernes Land werden. Also eure Interessen, eure eigenen Interessen, vertragen sich doch sehr gut mit unserem Interesse, und es unser Interesse heißt, wir beaufsichtigen euch. Sie wollen sich gewissermaßen zu Lieblingsimperialisten von beaufsichtigten Staaten, in dem Fall von Afghanistan, machen. Ja, es hieß ja auch besonders am Anfang dieses Krieges, damit würden die Frauen von der Burka befreit, die Mädchen könnten wieder in die Schule gehen, die würden wir ihnen auch noch bauen, die Schulen. Also so den Anstrich von durch und durch humanitärer Einsatz von uns Deutschen. Ja, das war die Botschaft. Eigentlich eine Art technisches Hilfswerk. Genau. Fragt man sich bloß, warum dann die Bundeswehr gekommen ist. Das gäbe es ja auch wirklich. Ja, das war dann auch bis hin zu der Botschaft, die vor kurzem im Bundestagswahlkampf dann doch wieder Thema geworden ist, nach dem Angriff auf die Tanklaster mit über 100 Toten. Da hat der damals noch amtierende Verteidigungsminister Jung darauf bestanden, was wir dort machen, darf man nicht Krieg nennen, sondern es ist Aufbauarbeit. Aufbauarbeit ist allerdings auch interessant. Da gab es schon mal eine Aufbauarbeit, die aus Afghanistan einen modernen Staat machen wollte. In den 80er Jahren gab es einen Aufstand der sowjetfreundlichen Volkspartei, die Befreiung der Frau, Einführung allgemeiner Schulpflicht, Aufbau moderner Staatlichkeit, eines Zentralstaats und so weiter auf ihre Fahne geschrieben hatte. Dabei drauf und dran war, überall Lehrer zu schicken. Und was ist passiert? Die USA haben im Verein mit Saudi-Arabien, diesem fortschrittlichen Staat, in Sachen Frauenbefreiung, die Taliban aufgebaut, also die islamischen Truppen, die dann alle Versuche, Afghanistan aus dem Mittelalter herauszuführen, aus dieser Stammesgesellschaft mit Unterdrückung der Frau und so weiter, alle Bemühungen zerstört hat, und das heißt also ganz buchstäblich, alle Leute, die da mitgemacht haben, Lehrer zum Beispiel, erschossen haben, Schulen in die Luft gesprengt haben und so weiter. Da sieht man, wie sehr die Behauptung, es ginge um die Befreiung der Frau und ähnliche wunderbaren Zwecke, wie sehr sowas nichts weiter ist wie eine ganz normale, übliche, verlogene Kriegslegitimation. Das war immer schon so, wenn sich Europäer oder auch andere Staaten aufgemacht haben, um anderswo zurückgebliebene Völker, wie sie gesagt haben, in die Moderne zu bringen. Da hat man Zivilisation gebracht. Da hat man als französische Kolonialmacht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gebracht. Da hat man nicht unterdrückt, sondern den Fortschritt gebracht. Da hat Deutschland als Kaiserreich sich Kolonien geschnappt und dann war der offizielle Zweck, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Auch im heutigen Fall sind solche Sprüche nichts anderes als eine bloß verlogene Rechtfertigung des Einsatzes. Im Unterschied zu den USA, jetzt die anderen Töne, eben man beharrt auf dem eigenen Beitrag, der sich unterscheidet von dem der USA, immer drauf zu bomben. Das war jetzt wieder so ein kleiner Beweis von, in dem Krieg wird zugleich eine Konkurrenz geführt. Ja, daran wird natürlich dann, wenn überhaupt an der Heimatfront diskutiert wird, darüber wird natürlich dann diskutiert, stimmt denn das, dass Deutschland dort bloß gute Taten macht? Das war die Diskussion kurz vor der Bundestagswahl. Es ist doch in Wahrheit doch ein Krieg und nicht etwa bloß Aufbauarbeit. Was dann ein Krieg wie der in Afghanistan, auch falls Deutschland, also falls die NATO gewinnt, für Deutschland eigentlich leistet, bleibt fraglich. Die exemplarische Bestrafung, die Reorganisation des Landes, die Stabilisierung einer Region, an der Deutschland eigentlich gar nicht furchtbar viel liegt, das alles zeigt, dass es um was ganz anderes geht, und zwar um was sehr Abstraktes. Nicht um Hilfe für die dortigen Leute, nur nicht mal unbedingt für Ordnung und geregelte Beziehungen im Land, sondern es geht darum, dabei zu sein bei einer Mission, wo es darauf ankommt, Gewaltbeziehungen, Überordnung und Unterordnung von politischen Souveränen durchzusetzen. Man sieht, dass das Mittel dafür das Militär ist, nackte Gewalt. Und was ist, worum es dabei geht, ist, da gibt es einen alten von Marxisten in solchen Fällen immer wieder betonten Ausdruck, Imperialismus, der eben nichts war, was vor dem Ersten Weltkrieg üblich war, sondern auch heute noch. Das ist, wie Staaten auswärts Einfluss gewinnen. Und die Grundlage davon ist immer überlegene militärische Gewalt. So, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, und zwar die heutige Betrachtungsweise des Krieges. Inzwischen war ja Wahl in den USA. Es gibt einen Obama. Die jetzige Regierung scheint den Krieg ja wohl etwas kritischer zu sehen. Ja, die neue Regierung, beziehungsweise der neue Mann, hat ja auch schon damit Wahlkampf gemacht. Er wollte einen Change, einen Wechsel. Nicht bloß nach innen, sondern auch international. Sein Urteil war folgendes. Nach 8 Jahren Bush-Krieg, War on Terror, sieht sich die US-Führung folgender betrüblichen Lage gegenüber. Es sollte durch den Krieg oder durch die Kriege, nach dem Willen der alten Führung, die Macht der USA, ihre Kontrolle über die Welt, ihre weltweite Abschreckungsfähigkeit wiederhergestellt werden oder vielleicht sogar dort, wo sie nicht mehr wirksam war, durchgesetzt werden. Das Ergebnis ist, genau das ist beschädigt. Wie deutet das Obama? Wie deuten das die Leute um Obama? Sie sagen, die amerikanische Macht ist beschädigt worden durch die konfrontative, unilaterale, also einseitige, ohne Bündnispartner, auch ultimative Politik Bushs. Statt sich mit seinen Bündnispartnern ins Benehmen zu setzen, hat er sie ausgegrenzt, hat er sie rüde behandelt, von oben herab behandelt. So hat er Amerika einerseits immer neue Feinde geschaffen und hat andererseits die Verbündeten, die bisher in der NATO mit ihnen, mit Amerika in engem Schulterschluss die Welt mitkontrolliert haben, entfremdet. Und was das Schlimmste war, die neuen Feinde, die er sich geschaffen hat, also in Afghanistan die Taliban, in Irak, die jetzt immer noch nicht befriedeten Regionen, in denen, sei es Al-Qaida-Leute, sei es alte Saddam-Anhänger, einen Kampf um die Macht führen, diese Feinde hat er nicht geschlagen. Die Konsequenz, die der Schluss daraus war für Obama, wir brauchen eine neue, eine andere Methode der Außenpolitik. Nur durch eine Überprüfung all der Kriege, die wir gerade führen, kann entschieden werden, wo wollen wir weiter Krieg führen, welcher Krieg ist notwendig, welcher ist legitim und welcher Krieg ist nötig und legitim. Und dazu hat er unterschieden, Afghanistan-Krieg ist nötig und legitim, denn das war der Ausgangspunkt des Angriffs der Terroristen auf die USA. Aber zum Beispiel der Krieg im Irak, der war doch nicht den USA aufgezwungen. Die haben doch der Bush gewissermaßen einfach zusätzlich vom Zaun gebrochen. Also, den Afghanistan-Krieg, den muss man also gewinnen. Den Irak-Krieg muss man möglichst schnell zu Ende führen. So sieht er das, ne? Aber vom Gewinn des Kriegs in Afghanistan sind sie weit entfernt. Klar. Die Sicherheitslage für die Interventionstruppen verschlechtert sich dort immer mehr. Der Grund dafür liegt eigentlich auch schon wieder am Anfang. Die Ideologie oder die Sichtweise, unter der die USA den Krieg begonnen haben. Man hatte die Ideologie, da gibt es das gute afghanische Volk und darüber ein Terrorregime, die das Volk unterdrückt. Würde man das Terrorregime, die Taliban, also wegbomben, dann ist das Volk befreit, atmet auf, macht mit, wählt sich einen neuen Führer, der pro-amerikanisch natürlich ist. Und dann wird mit einer gewissen Sicherheitsunterstützung gegen Restbestände von Qaida und Taliban und einer kleinen Aufbauhilfe, wird Afghanistan zum nützlichen Mitglied der kapitalistischen Weltwirtschaft. Jetzt wird deutlich, davon stimmt nichts. Die gleiche Ideologie war übrigens auch in Irak der Ausgangspunkt. Auch dort war genau die gleiche Sichtweise, Diktatur, ächzendes Volk, Volk wird befreit, Volk will Freundschaft mit USA. Man hat eben in Afghanistan die Art politischer Zusammenfassung weggebombt, die dort den dortigen Verhältnissen entsprochen hat. Dort gibt es ja eine Stammesgesellschaft oder eine Gesellschaft von Stämmen, die gar nicht unmittelbar interessiert sind an einer einheitlichen Nation, die gar keine gemeinsame Ökonomie haben, die keine Nation bilden in dem Sinn wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Also auch keinen Bedarf haben danach, dass es eine starke Zentralregierung gibt. Aber die Zusammenfassung, die die Taliban dann durchgesetzt haben, die Zusammenfassung, die vorher die pro-sowjetischen Kräfte, also vor dem Krieg der Taliban und so weiter, durchgesetzt haben, die ist zerstört worden. Jetzt besteht das Land aus lauter regionalen oder lokalen Mächten und überwiegend stören die, deswegen heißen sie Warlords. Was machen die? Die kalkulieren mit der amerikanischen Vasallenregierung in Kabul, entweder mit ihr oder gegen sie. Vielleicht halten sie sich mal eher an die Taliban, die es noch irgendwo gibt. Oder sie halten sich an die Vasallenregierung und helfen denen beim Kampf gegen die Taliban. Die Besatzungsmächte, die ja nun eine zentrale Gewalt wollten, die wollten natürlich auch diese bewaffneten Gruppen sich unterwerfen. Jetzt sind sie aber auf deren Unterstützung angewiesen. Sie können sie gar nicht auf sich verpflichten, weil sie ihnen gar keinen neuen Staatszweck bringt, wo die wüssten, warum sie sich jetzt unbedingt den USA unterwerfen. Das ist aber nicht bloß Ignoranz. Ich will hier nicht behaupten, dass der Imperialismus bloß blöd ist. Die sich verschlechternde Kriegslage hat ihren Ausgangspunkt und ihren Grund auch in diesem eigentümlichen Bündniskriegszweck, von dem vorhin schon die Rede war. Die USA jagen mit ihren Truppen die Taliban und die Al-Qaida und kümmern sich nicht weiter darum, wie es sonst im Land steht. Das haben die USA ja den Bündnispartnern aufgehalst. Die aber, die Bündnispartner Deutschland, Frankreich, die machen ihre Aufbauhilfe, wie sie es nennen, in ihren Bezirken und verweigern Hilfe und Verantwortung in anderen Regionen, wo gerade die USA Krieg führen. Sie sind ja nicht bloß mit Hilfsorganisationen dort, sondern mit der Bundeswehr, mit Armee. Was sie an Armee und an Militärkräften dort hinschicken, bemessen sie aber nicht am Kriegsbedarf vor Ort, den die USA definieren, sondern bemessen sie daran, dass im Kriegsbündnis ihr relatives Gewicht, ihre Besonderheit, ihre modifizierten Zwecke in Afghanistan deutlich werden. Die Verbündeten sagen nicht, folgendes ist die militärische Lage, also brauchen wir folgende Truppen mit folgender Aktionskraft und Einsatzmöglichkeiten, sondern umgekehrt. Was sie als Sicherheitsbedarf definieren, entscheidet sich von ihrer relativen Unterstützung des amerikanischen Kriegs. Also das ist der Gedanke, den du vorhin schon mal erwähnt hast. Das ist ein seltsames Bündnis. Der Zweck steht fest und dann geht man gemeinsam, überlegt man sich, wie man da am effektivsten diesen Zweck erreicht. Ja. Ne? Sondern jeder macht sein eigenes Ding. Also machen wir mal ein ganz bekanntes Beispiel, Zweiter Weltkrieg. Nach dem Eintritt der USA ins Kriegsbündnis, da hat General Eisenhower, war der Oberbefehlshaber über alle Bündnistruppen, Großbritannien inklusive, und der hat dann tatsächlich eine direkte Zugriffs- und Befehlskette gehabt bis zur Front. Und nicht dauernd Churchill und Roosevelt, beziehungsweise ihre Verteidigungsminister, die ganze Zeit Konferenzen gemacht haben oder entschieden haben auf eigene Faust, so viel kriegt ihr nicht, sondern da war es ein gemeinsamer Zweck, man wollte diesen Krieg unbedingt gewinnen gegen Hitler-Deutschland und hat deswegen alles dafür bereitgestellt, was nötig war. Bei diesem Krieg kommt es den verbündeten Mächten gar nicht unbedingt darauf an, dass der Krieg jetzt partout gewonnen werden muss, sondern sie wollen im Krieg, den die USA führen, ihre Sonderrolle, ihr Sondergewicht deutlich machen. Jetzt sagt der US-Oberkommandierende, wir haben zu wenig Soldaten, um die Afghanen zu schützen. Was ist das? Ja, damit gibt er erstmal zu, die Interventionsmächte können die Bevölkerung nicht trennen von Taliban. Sie reden davon, sie können die nicht von den Taliban schützen. Die Bevölkerung paktiert mit denen, oder manchmal wird sie auch eingeschüchtert und paktieren deswegen, sodass die Bevölkerung das Reservoir ist, aus dem sich die Taliban beständig neu rekrutieren. Sie können also die Bevölkerung nicht vom Einfluss der Taliban trennen, und sie können sich dadurch nicht als alleinige Macht etablieren, sodass dann die Leute wüssten, wenn sie sicher sein wollen, müssen sie sich mit den USA und ihren Bündnispartnern arrangieren und nicht dauernd gucken, was sagt der Taliban dazu. Mhm. Das kommt eben daher, dass die Kriegführung nur diesen Standpunkt hatte, die Spitze wegzubomben mit überlegener Gewalt und dann Shock and Awe, heißt der amerikanische Fachausdruck dafür, mit einem Schock die wegzubomben und dadurch so einen Eindruck zu machen, oh, Schrecken, Schauder zu verbreiten, dass die Bevölkerung und die Machthaber, die westlichen Machthaber sagen, hoppla, jetzt wissen wir, das ist der neue Herr, dem ordnen wir uns unter. Dazu wäre eben auch nötig, eine tatsächlich flächendeckende und dauernde Besetzung des ganzen Landes. In jedem Dorf bräuchte man patrouillieren und nicht bloß Stützpunkte, von denen aus dann tagsüber gekämpft wird und nachts hat der Taliban die Orte wieder unter seiner Kontrolle. Wenn die Verbündeten nun Bilanz ziehen, auf was kommen sie da? Also erstmal sind alle Idealisierungen der Kriegsziele aus dem Verkehr gezogen. Aufbau, Befreiung der Frau erledigt. Zweitens, gescheitert ist auch die US-Absicht, sich die Partner wieder einzufangen als ihnen untergeordnete Mächte. Sie wollen sie doch dadurch sich verpflichten, dass sie sie zum Teil einer überlegenen und erfolgreichen Militäraktion machten oder machen wollten und damit ihre militärische, imperialistische Kompetenz, die Welt zu kontrollieren, unter Beweis stellen. Dieser Beweis ist am Scheitern. Umgekehrt ist aber auch der Versuch der Europäer am Scheitern, zu zeigen, dass sie auch ein eigenständiger Machtblock sind oder eigenständige Mächte sind, die anders als die USA und auch ein Stück weit gegen die USA eine andere, humanere Kontrolle und Aufsicht ausüben. Die militärische Lage hat beide, die USA und diese verlogenen europäischen Bündnispartner, dazu gezwungen, entweder den Krieg verloren zu geben oder diese demonstrative Trennung von ISAF, also Aufbaumission, und Enduring Freedom, also Wegputzen der Taliban-Reste und der Qaida, aufzugeben. Das ließ sich angesichts der verschlechterten Sicherheitslage einfach nicht mehr aufrechterhalten. Jetzt ist unter einem einheitlichen NATO-Kommando der Unterschied von Stabilisierung und Kriegführen aufgehoben. Was bleibt jetzt an Kriegszielen? Negatives. Man muss unbedingt die Blamage vermeiden. Man muss unbedingt vermeiden, dass die NATO dort als geschlagene Hunde abziehen. Da wird nämlich damit bewiesen, das größte und mächtigste Militärbündnis taugt nichts. Da mögen die einzelnen Militärapparate noch so groß sein und jedem Feind vor Ort objektiv überlegen. Aber als weltumspannendes und damit eigentlich immer an jedem Ende der Welt aktiven Militärbündnis, dieser Beweis wäre damit gescheitert. Damit hätte sich erstens Deutschland blamiert mit seiner neuen Rolle. Auch wir sind eine global intervenierende Militärmacht. Wir können überall mit Krieg führen, nämlich als Bündnispartner der USA. Zweitens hätte sich die NATO blamiert, dieses totale, alle Feinde der Welt in Angst und Schrecken versetzende Kriegsbündnis, was nach dem Ende des Kalten Kriegs übrig geblieben ist. Jetzt haben Sie einmal einen Anwendungsfall gehabt für Ihre überlegene Bündnismacht. Der letzte war der vom Kosovo-Krieg, der ja nun auch nicht übermäßig wunderbar abgelaufen ist. Und dieser Anwendungsfall des Bündnisses zeigt, gelingt denn die wechselseitige Instrumentalisierung der Partner? Und zwar so, dass sie damit zufrieden sind, und zwar beide Seiten, die USA als Vormacht und die anderen als Helfer. Dafür wäre schon ein Sieg in der gemeinsam beschlossenen Sache nötig. Nicht umsonst warnen Experten vor einem Ende der NATO, falls sie dort den Sieg nicht zustande bringt. Heißt das jetzt, Sie werden alle Mittel einsetzen, diesen Sieg zu erringen? Ich will vielleicht erst noch davon reden, um was ist die Blamage der amerikanischen Weltmacht, wenn die Sache scheitert. Dann ist nämlich auch ihre Fähigkeit blamiert, ihre Partner zu einer wirkungsvollen Waffenbrüderschaft zusammenzubringen. Sie anzuführen bei einem erfolgreichen Krieg. Und es war ja nun gerade das Mittel, mit dem sie die ganze Welt beherrscht haben. Dass sie nicht bloß als einzelne Supermacht immer überall sein muss, sondern dass sie auf dem ganzen Globus verteilt, vor allem in Westeuropa, Bündnispartner hat, die aus eigenen Gründen, aus eigenem Interesse jeden Krieg der USA entweder aus der Etappe oder aber an der Front mit unterstützen. War jetzt die Frage was? Ob das jetzt heißt, Sie wollen für diesen Sieg auch alle Mittel einsetzen, alles dafür tun? Du hast ja gute Gründe genannt, warum ein Sieg eigentlich her müsste. Das Problem ist eben, ihr praktisches Problem ist, dass die Bündnispartner einander widersprechende Gründe auch oder Zwecke auch haben. Neben dem gemeinsamen Zweck, die ganze Welt zu beherrschen, wollen sie ja zugleich auch beweisen, dass sie die USA, dass sie die einzige Macht sind, die diktiert, wo es lang geht. Und die anderen wollen dagegen den Beweis unterbringen im Bündnis, dass sie ihrerseits selbstständig Zwecke des Einsatzes und Feinde und so weiter definieren. Sie wollten, und das ist vielleicht der Hauptpunkt, sie wollten den Krieg als asymmetrischen Krieg führen. Was ist damit gemeint? Ich habe schon das Beispiel des Zweiten Weltkriegs gerade erwähnt. Der Zweite Weltkrieg ist geführt worden als Krieg, die oder wir. Entweder gewinnen wir, und dann sind wir die Weltmacht, oder Deutschland gewinnt und seine Bündnispartner, dann bestimmen die, wie es auf der Welt zugeht. Dafür sind auch alle Mittel eingesetzt worden, die ganze Nation umgekrempelt worden, Kriegswirtschaft aufgebaut worden, der Kredit gegen jede sogenannte wirtschaftliche Vernunft trapaziert worden, rücksichtslos gegen alle Nachkriegsverhältnisse ist der Krieg geführt worden, um ihn zu gewinnen. Den asymmetrischen Krieg, den wollen die Weltmächte aus relativen Berechnungen herausführen. Sie wollen, dass einerseits der ganze Welthandel und das ganze diplomatische Getriebe auf der Welt so weiterläuft wie in den guten Friedenszeiten. Alles ist geklärt, die Machtpyramide von oben bis nach unten, und dann richten sich alle Nationen und alle Staaten danach und spielen ihr Spiel mit. Enthalten sich jeder Provokation und jeder Drohung gegenüber den Führungsmächten und lassen sich es gefallen, dass sie bei den friedlichen Beziehungen immer weniger für sie rausspringt, der Schaden auf ihrer Seite bleibt. Demgegenüber wollen die Großmächte, also die NATO-Mächte, mit dem asymmetrischen Krieg zeigen, sie können, wenn in dieser Ordnung irgendwo ein Staat aufmockt, oder in dem Fall kein Staat, sondern Leute im Staat, oder sich einen Staat unter Kontrolle bringen, um von dort aus Kleinkrieg zu führen, dann wollen sie zeigen, dass sie quasi mit links, können wir jetzt mal sagen, salopp, nebenher, zusätzlich zum Fortlaufen der ganz normalen Wirtschaft, einen Krieg führen, den sie auch binnen kürzester Zeit für sich entscheiden. Also für sich entscheiden heißt, die dort erledigen und damit klar machen, alle Versuche dieser Art, die Weltordnung zu kündigen, sind zum Scheitern verurteilt. Wir hatten ja am Anfang die Frage, warum taugt der Krieg in Afghanistan nicht so recht fürs Wahlkampfmachen? Also der Verdacht, die politischen Macher sind sich selbst nicht ganz sicher, warum und wofür sie diesen Krieg führen. Ist das jetzt ein Stück weit die Erklärung dafür? Ja, genau. Für einen solchen Krieg, den man eben nicht führen will durch Umkrempelung der Umstellung der Nation auf Kriegswirtschaft und die ganze Nation und alle Mittel der Nation dafür mobilisieren, sondern den man so neben dem Fortlaufen der normalen weltpolitischen Alltagsgeschäfte führen will und gewinnen will, für sowas will man das Volk nicht agitieren. Erstens. Zweitens, für diesen merkwürdigen Bündniszweck nur relativ die USA dabei zu unterstützen, weil man nicht ihren Krieg als Vasall führen will. Dafür kann man das Volk schon gleich gar nicht patriotisch aufmischen. Andererseits zeigt sich, so zynisch geht imperialistische Konkurrenz. Die führen glatt einen Krieg für, ich will es jetzt mal mit dem blöden Wort bezeichnen, Imagegewinn. Also Imagegewinn meint, vor uns hat jeder Stamm zu stehen. Und wenn das irgendwo in Frage steht oder in Frage gestellt wird, dann wird sofort draufgepatscht, um jeden Imageschaden der Unangreifbarkeit abzuwenden. Dafür wird getötet, dafür wird gestorben, also Soldaten der eigenen Nation, dafür wird ein ganzes Land verwüstet. Und wenn sich dann nach Jahren da herausstellt, dass dieser demonstrative Machtbeweis, den man angestrebt hat, mit dem Aufwand nicht zu haben ist, mehr will man nicht mehr einsetzen, ja, dann wenden sie sich wieder ab. Und was machen sie dann? Dann überlassen sie das angerichtete Chaos glatt sich selbst und suchen sich die nächste Gelegenheit.